Sie errötete und flüchtig sprach Zorn aus ihren Augen. »Alles erfüllen?« fragte er mit boshaftem Spott die Schwester betrachtend. »Bis zu einer gewissen Grenze. Die Art und die Form des Antrags von Pjotr Petrowitsch haben mir sofort gezeigt, was er braucht. Er schätzt sich selbst, ich weiß es. Ja, vielleicht schätzt er sich sogar zu hoch ein, aber ich hoffe, dass er auch mich schätzt. Warum lachst du wieder? Und warum errötest du wieder? Du lügst, Schwester. Du lügst bewusst, aus weiblichem Eigensinn, nur um auf deinen Willen vor mir zu bestehen. Du kannst Luschin nicht achten. Ich habe ihn gesehen und mit ihm gesprochen. Folglich verkaufst du dich für Geld und folglich handelst du in jedem Falle niedrig. Und ich freue mich, dass du wenigstens noch erröten kannst. Das ist nicht wahr. Ich lüge nicht, rief Dunetschka, ihre ganze Kaltblütigkeit verlierend. Ich würde ihn nicht heiraten, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass er mich schätzt und etwas auf mich hält. Ich würde ihn nicht heiraten, wenn ich nicht fest überzeugt wäre, dass auch ich ihn achten kann. Zum Glück kann ich mich davon heute noch unmissverständlich überzeugen. Eine solche Heirat aber ist keine Gemeinheit, wie du sagst. Und wenn du auch recht hättest, wenn ich mich tatsächlich zu einer Gemeinheit entschlossen hätte, ist es dann nicht grausam von dir, so mit mir zu sprechen? Warum verlangst du von mir ein Heldentum, das du vielleicht selbst nicht aufbrächtest? Das ist Despotismus, das ist Gewalttätigkeit. Wenn ich jemanden zugrunde richte, dann höchstens mich. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Warum schaust du mich so an? Warum bist du so bleich geworden, Rodja? Was ist mit dir? Rodja, Liebe! Um Gottes Willen, sie hat ihn bis zur Ohnmacht gebracht, rief Pulcheria Alexandrowna erschrocken aus. Nein, nein, Unsinn. Es ist nichts. Mir schwindelte nur ein wenig. Es ist durchaus keine Ohnmacht. Immer redet ihr von Ohnmacht. Ja, was wollte ich sagen? Ja, wie willst du dich heute noch überzeugen, dass du ihn achten kannst und dass er dich schätzt, wie du sagtest? Du sagtest doch, schien mir, heute noch könntest du das. Oder habe ich mich verhört? Mama, zeigen Sie ihm den Brief von Pjotr Petrowitsch, sagte Dunetschka. Pulcheria Alexandrowna reichte ihm mit zitternder Hand den Brief. Er nahm ihn sichtlich sehr interessiert entgegen. Ehe er ihn aber öffnete, blickte er plötzlich verwundert Dunetschka an. »Sonderbar«, sagte er langsam, als wäre er durch einen neuen Gedanken überrascht. »Warum rege ich mich so auf? Warum dieses ganze Geschrei? Heirate doch, wen du willst!« Er sagte es wie nur zu sich selbst, sprach es aber laut aus und blickte eine Weile die Schwester gleichsam verwundert an. Er öffnete endlich den Brief, wobei er immer noch den Ausdruck einer seltsamen Verwunderung beibehielt. Dann begann er langsam und aufmerksam zu lesen und las den Brief zweimal. Pulcheria Alexandrowna war in großer Unruhe, auch die anderen erwarteten etwas Besonderes.